siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Es naht in heiliger Stunde vom allerhöchsten Thron, der mit der Braut im Bunde, der Gott und Menschen so. Lebe nicht im Gegenwärtigen, in allen deinen Ängsten und Sorgen, sondern im Zukünftigen, nämlich in der himmlischen Herrlichkeit, für die du jetzt zubereitet werden sollst. Schaue nicht auf die Finsternis um dich und in dir, sondern in das aufgehende Licht Jesus, der als die Sonne aller Sonnen dich zu sich ziehen will, in sein Reich des Lichtes und der Freude. Alles neu. ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme.